Herr, du schön Mädele, such nur du fein Mädele, was wirst du tun in so weiten Welt? Was wirst du tun in so weiten Welt? Ich will gehen in alle Gassen, ich will schreien, Wisch zu waschen, ob ich mit dir beisammen sein, ob ich mit dir beisammen sein. Herr, du schön Mädele, such nur du fein Mädele, wo wirst du schlafen in so weiten Welt? Wo wirst du schlafen in so weiten Welt? Ich bin noch eine junge Frau, ich geh mal schlafen auf a Bindelstreu, ob ich mit dir beisammen sein, ob ich mit dir beisammen sein. Nu Herr, du schön Mädele, such nur du fein Mädel, mit was wirst du sich zudecken in so weiten Welt? Mit was wirst du sich zudecken in so weiten Welt? Der Teufel vom Himmel wird Macht zu decken, die Vögelach werden nach euch wecken, ob ich mit dir beisammen sein, ob ich mit